3. Guten Tag, Frau Baum. Hier ist das Hotel Luisenhof. Mein Name ist Korte. Wir haben Ihre E-Mail bekommen und möchten Ihre Reservierung bestätigen. Ein Einzelzimmer, Anreise am Mittwoch, 15.04. gegen 20 Uhr, für 2 Nächte. Ist das so in Ordnung?